24. Teil: Was ist mit Fanny? Es war an einem Donnerstag, fast 2000 Jahre nachdem sie einen Mann an einen Baumstamm genagelt hatten, der sie davon überzeugen wollte, dass es geradezu himmlisch wäre, wenn sie da auf dem blaugrünen Planeten zur Abwechslung mal etwas freundlicher miteinander umgingen. An jenem Donnerstag, es mag kurz vor der Rückkehr des Retters des Universums, Arthur Dent, gewesen sein, da saß in irgendeinem kleinen Café ein Mädchen, dem plötzlich klar wurde, was da die ganze Zeit schiefgelaufen war. Endlich wusste sie, wie aus dieser Welt ein Ort voll Glück und Freude werden könnte. Sie war sicher, diesmal würde nichts schiefgehen und keiner müsste dafür an irgendetwas genagelt werden. Traurigerweise jedoch, und noch ehe sie an ein Telefon gelangen und jemand davon erzählen konnte, wurde die Erde plötzlich und unerwartet zerstört, um einer neuen Großraumumgehungsstraße Platz zu machen. Und so ging die Idee verloren. Vielleicht sogar für immer. Man könnte von der Idee erfahren. Man müsste dem Mädchen begegnen. Und genau das dachte Arthur Dent, den ja Albträume aus dem Universum zurück auf die Erde scheuchten, damit er nachsehen konnte, ob die Zerstörung wirklich stattfand. Die Umstände seiner Landung waren nicht die glücklichsten. Es regnete in Strömen, es stürmte, blitzte und donnerte, als sei der Heimkehrer in die Nachwehen jener vermuteten Zerstörung geraten. Er stand an der Autobahn, durchnässt, auf die Gnade vorübersausender Mitmenschen angewiesen. Und der dann hielt, schien ein seltsamer Kerl zu sein, der ihn zudem für nicht ganz zurechnungsfähig hielt, weil Arthur natürlich von seinem Trip durch das Universum erzählte. Freilich achtete Arthur nicht sonderlich auf diesen Menschen, denn seine Aufmerksamkeit galt jenem Mädchen auf dem Rücksitz, das offenbar sehr krank sein musste. Er sah so oft nach dem Mädchen, dass es dem Fahrer, der übrigens ihr Bruder war, zu bunt zu werden schien, sodass er an einer Abzweigung hielt, um den lästigen Mitfahrer loszuwerden. So, Sie müssen hier, glaube ich, raus. Nein, noch 5 Meilen weiter, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na schön. Nein, es macht mir nichts aus. Es ist kein Umweg. Acht Jahre ungefähr muss ich weg gewesen sein. Wenn man sich im Universum herumtreibt, verliert man leicht das Gefühl für die Zeit. Und wie viel Zeit hier inzwischen vergangen ist, kann ich schon gar nicht sagen. Eigentlich dürfte dieser ganze Planet und auch mein Haus natürlich überhaupt nicht mehr da sein. Ja, nun beruhigen Sie sich nur. Steht ja noch alles, wie Sie sehen. Ja, aber vor 8 Jahren, genau um die Mittagszeit, wurde dieser Planet zerstört von den riesigen gelben Vogonenschiffen, die am Mittagshimmel hingen, als sei das Gesetz der Schwere nichts weiter als eine örtliche Verkehrsregelung und gegen sie zu verstoßen nichts weiter als eine Parksünde. Weh! Was? Wahnvorstellung. Sie sagt, sie leidet unter der sonderbaren Wahnvorstellung, sie lebe in der realen Welt. Und es ist völlig zwecklos, ihr klarzumachen, sie lebt in einer realen Welt. Sie sagt ganz einfach, deshalb seien Wahnvorstellungen so sonderbar. Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Jedenfalls finde ich solche Gespräche ziemlich ermüdend. Gib mir die Tabletten und hau ab und geh einen saufen, sage ich mir immer. Ja, ist doch alles nur Rumpfuscherei, meine ich. Naja, immerhin. Und dann immer dieser Quatsch. Diesen Träumen und Albträumen, das fortwährende Gerede der Ärzte von Unterbrechungen in ihren Gehirnstrommustern. Unterbrechungen? Ja? Also sie muss was haben. Sie hat die Augen offen, aber völlig geistesabwesend. Ihr Kopf hat gezuckt und die Augen flackern. Also sie hat bestimmt etwas. Ach, König, jetzt schläft sie wieder. Ja, das ist gut. Was hat sie eigentlich gesagt? Dieser, hat sie gesagt. Dieser was? Woher soll ich das denn wissen, verdammt nochmal? Dieser Igel, dieser Schornsteindeckel, dieser Verlorene von Don Alfonsos Pulswärme, was weiß denn ich? Scheint sie nicht sehr zu bekümmern. Jetzt hör mal zu. Okay, Entschuldigung, das geht mich ja gar nichts an. Sollte auch kein Vorwurf sein. Ich weiß ja, dass es Sie bekümmert. Sehr bekümmert Sie das. Ich weiß auch, Sie müssen irgendwie damit fertig werden. Klar, Sie müssen schon entschuldigen. Ich bin gerade erst quer über die Pferdekopfnebel getrampt. Das nimmt einen ganz schön mit. Das können Sie mir glauben. Ja, Sie können mitkommen ins Sanatorium. Ich will Ihnen ja helfen. Was waren das denn für Unterbrechungen? Die Unterbrechungen, von denen Sie sprachen. Also jetzt hören Sie mal zu. Das ist meine Schwester. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, mit Ihnen darüber zu reden. Okay, Entschuldigung! Ich glaube, Sie lassen mich lieber hier raus. Sie wollen wohl ersaufen in diesem Regen. Elendes Sauwetter. Das hat man davon. Und lauter Verrückte im Wagen. Wie? Ach, nichts. Bleiben Sie lieber hier drin. Das Ganze begann mit der Geschichte von dem CIA-Agenten im Wasserreservoir. Als die Leute anfingen zu spinnen. Die verrücktesten Hirngespinste. Sie erinnern sich sicher. Nein. Da drehte sie durch. Sie war in irgend so einem Café. Rickmansworth. Ich weiß nicht, was sie da wollte. Jedenfalls, da drehte sie durch. Anscheinend ist sie aufgestanden und hat in aller Seelenruhe verkündet, es sei ihr soeben eine außergewöhnliche Offenbarung zuteil geworden. Dabei wankte sie erst, blickte völlig abwesend in die Gegend und fiel dann schreiend in einen Eiersandwich. Das tut mir aber sehr leid. Ja, ja. Und was hat der CIA-Agent im Wasserreservoir gemacht? Na, der schaukelte natürlich rauf und runter. Der war doch tot. Ach so. Ja, aber ich meine, wieso? Nun hören Sie mir mal zu. Sie müssen sich doch an diese Geschichte erinnern. An die Hirngespinste damals. Diese Wahnvorstellungen. Der CIA würde mit dem Drogeneinsatz im Kriegsfall experimentieren. Oder so erzählten damals die Leute. Oder etwas sei dabei schiefgegangen. Aber das müssen Sie doch wissen. Damals glaubten doch die Leute allen Ernstes an die blödsinnige Theorie, statt ein Land wirklich zu überfallen, sei es viel billiger und auch wirksamer, die Leute zu dopen, sodass sie glauben, sie seien überfallen worden. Nie gehört davon? Ach, auch nicht von den Wahnvorstellungen, die damals alle Leute für Wirklichkeit hielten. Aber was waren das denn für Wahnvorstellungen? Die Leute sahen große, gelbe Raumschiffe am Himmel und drehten durch und schrien, wir müssen sterben, die Welt geht unter und so weiter. Und dann, schwupps, waren die Dinger so plötzlich wieder verschwunden, wie sie gekommen waren. Und die Aufregung legte sich. Der CIA dementierte, was heißt, es muss wahr gewesen sein. Ja, was haben Sie denn? Ist Ihnen schlecht? Nein, nein. Sie sind ganz bleich. Ich mach mal das Fenster runter. Nein, es gießt ja draußen. Na gut, na gut. Lehnen Sie den Kopf zurück. Da wird Ihnen besser. Jedenfalls, was immer das für Drogen waren, bei Fanny ließ ihre Wirkung offenbar nicht nach. Ich wollte schon den CIA verklagen, aber ein mir befreundeter Anwalt sagte, das wäre, als wollte man ein revoltierendes Irrenhaus mit einer Banane beruhigen. Ach, ist ja auch jetzt egal. Die Vogonen! Die gelben Was? Schiffe! Mann, sind sie weg? Ja, ja, schon lange. Mann, Mann, das waren doch Halluzinationen. Das müssten Sie doch wissen. Wo zum Teufel haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt, Mann? Ach, ich... Herrgott, noch Fanny, ist dir was passiert? Es gilt als sicher, dass der miese Rassel den zwischen Erde und Weltall schwankenden Arthur dann sehr bald bat, seinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Und das war genau 4 Meilen von Arthurs Dorf entfernt. 1 Meile bis zur nächsten Abzweigung von der Hauptstraße und 3 Meilen Feldweg. Dabei wusste Arthur, als Rassel samt Fanny und Auto in Nacht- und Regennebel verschwanden, noch immer nicht recht, ob die Erde überhaupt existierte. Und er dachte an seinen Freund Ford Prefect, der ihm immer geholfen hatte, wenn Arthurs schwacher Orientierungssinn versagte. Aber Ford Prefect befand sich in diesem Augenblick weit entfernt und ebenso im Zweifel wie Arthur über die Existenz der Erde. Unendliche Meilen weit voneinander entfernt hatten die beiden Freunde den gleichen Gedanken. Die Erde existiert. Ford Prefect bekam hierauf ungeheure Lust, sich an Ort und Stelle zu überzeugen. Doch diese Lust löschte eine andere Entdeckung sofort wieder aus. Ford reiste mit einem Superluxus-Raumschiff zu den Nymphomanen Sirux Nixon im Bereich des Sternenkomplexes Jungfrau. Und Arthur Dent ließ alle Zweifel fahren, als er plötzlich vor seinem völlig real vorhandenen Haus inmitten seines völlig real existierenden Dorfes stand. Sein Haustürschlüssel passte. Dass er dennoch über längere Zeit abwesend gewesen sein muss, bezeugte ein Riesenberg Post. Meist jene, die den unnötigsten Abfall ausmacht, wie zahllose Kreditkartenanträge, dumme Bankkreditwerbung und so weiter. Erstaunlicherweise war alles in seinem Haus, wie er es verlassen hatte. Das heißt, so, als habe er das Haus gar nicht verlassen. Und das quälte ihn wieder. Wo hat er die letzten 8 Jahre zugebracht? Da fiel sein Blick auf etwas, das neben dem völlig verstaubten Fernseher stand. Da es ebenso verstaubt war, musste es schon geraume Zeit dort gestanden haben. Aber es stand dort nicht, als er das Haus verließ. Also hatte er tatsächlich das Haus verlassen. 8 Jahre lang, wie er nun behauptete. Sorgfältig knotete er den Karton auf. Eine Klappe mit einer Lasche war die Oberseite. Als er sie öffnete, war er erstaunt. Ein Fischglas. Ein kugelrundes Goldfischglas. Auf diese Zaubermusik war Arthur Dent nicht gefasst und er lauschte gebannt. Dann konnte er nicht widerstehen und schlug abermals an das feine Glas. Kein Brief, nichts drin. Woher kommt das? Und der Klang hörte nicht einfach auf, sondern zog davon wie ein tiefer Meerestraum. Was steht da? Da ist was eingraviert. Mach's gut und danke. Mach's gut und danke? Wofür? Steht nichts weiter da. Verstehe ich nicht. Alles Nachdenken und Grübeln brachte ihn nicht darauf, woher wohl das Fischglas mit seiner seltsamen, bruchstückhaften Inschrift stammen mochte. Schließlich legte er sich auf sein Bett. Oh nein. Ich gehe nicht hin. Arthur ließ sich von dem lästigen Telefon nicht stören. Er schlief auch bald ein, wurde aber sogleich von irren Albträumen überwältigt. Dabei schien er gar nicht zu schlafen. Ein verwaschener Mond erschien am Himmel. In der Ferne heulte eine Turmuhr Mitternacht. Da öffnete sich gespenstisch quietschend eine Dachluke und heraus zwängte sich eine Gestalt. Eine Weile stand sie reglos in der kleinen Rinne vor den emporstrebenden Dachgiebeln und starrte den Mond an. Diese Gestalt hatte nichts Erkennbares mehr von jenem Wesen, das vor mehr als einer Stunde in die chaotische Unordnung eines Häuschens eingedrungen war. Verschwunden war der verschlissene, abgetragene Morgenmantel, beschmiert mit dem Schmutz von 100 Welten, befleckt mit den Junkfood-Soßen von 100 verdreckten Raumflughäfen, verschwunden die verfilzte Zottelmähne und auch der lange verkleisterte Bart, dieses blühende Ökosystem und mit ihm alles Übrige. Stattdessen stand da Arthur Dent, der gemächlich Saloppe in Korthose und dickem Pullover, das Haar sauber geschnitten und gewaschen, das Kinn glatt rasiert. Nur seine Augen schienen das Universum noch immer zu bitten, es möge, was immer es noch mit ihm vorhabe, ihn zunächst gefälligst in Ruhe zu lassen. Es waren nicht dieselben Augen, mit denen er das letzte Mal diese besondere Szenerie betrachtet hatte. Und das Hirn, das die von den Augen zerlegten Bilder deutete, war nicht das gleiche Hirn. Daran war keine Chirurgie beteiligt, nur das schmerzliche Zerren der Erfahrungen. Die Nacht erschien ihm in diesem Augenblick zum Greifen wirklich und die Erde etwas Seiendes, in dem er wurzelte. Und Mond und Regenwolken und Wind und rauschendes Wasser klangen in ihm wie lang entbehrte Erdenmusik. Was Wunder, dass er sich bald als Baum, bald als Schaf vorkam, bald an Ufern von Flüssen saß, bald mit den Wolken am Himmel dahinflog, wobei sein Geist sich ausbreitete und sehnsuchtsvoll zahllosen anderen Geistern entgegeneilte, sich mit ihnen vereinte, sich von ihnen löste, bis er zuletzt in enger Gemeinschaft mit einem einzigen Geist dahinschwebte, zu einer Musik, die wie der Klang des Fischglases vor ihnen herzog. Fanny. Fanny. Und in alle Klänge eingebettet, der Name, der geheimnisvolle Name Fanny. Ihre Gestalt sah er nicht, doch er wollte sie finden. Das wurde sein sehnlichster Wunsch, mit dem er erwachte, erfrischt und glücklich wieder zu Hause zu sein. Und sogleich wird die Verbindung mit der Außenwelt hergestellt. Ja, die Feature-Abteilung, bitte. Verbinde. BBC Features. Oh, hallo, hier ist Arthur Dent. Hör mal, du, ich wollte mich entschuldigen, ich war 6 Monate weg, weggetreten. Ach, und wie? Naja, nicht gerade verrückt. Ach so, das habe ich mir schon gedacht. Ist aber weiter nicht schlimm, passiert hier dauernd. Wann kommst du denn rein? Wann hören denn die Igel mit ihrem Winterschlaf auf? Na, irgendwann im Frühling, denke ich. Kurz danach komme ich. Na, jetzt ist aber erst Februar. Ja, ja. Na dann, bis bald. Bye. Krankenhäuser, Krankenhäuser, Krankenhäuser. Krankenhäuser, mein Gott, ist das eine lange Latte. Sie sind wohl von ganz England. Also... ich wollte eine Auskunft. Name, Abteilung bitte? Welche Abteilung? Die Psychiatrie. Ich wollte Fenella sprechen. Wen bitte? Fenella, mein Gott, wie lächerlich. Nächstens vergesse ich noch meinen eigenen Namen. Sie ist gestern eingeliefert worden. Eine Patientin bei Ihnen. Dunkle Haare. Wunderschön. Sorry. Goodbye. Arthur führte noch 6 weitere Telefongespräche mit 6 weiteren langweiligen Telefonistinnen. Alle 6 Befunde negativ. So gab er traurig auf. Doch der Gedanke an Fanny verließ ihn nicht. Er war ihm nicht unangenehm. Liebesgedanken sind selten unangenehm. Doch wenn er an Fanny dachte, erschienen die großen gelben Vogonenraumschiffe in seiner Erinnerung. Und sogleich hatte er Mühe, einen erheblichen Realitätsverlust zu vermeiden. Und er zweifelte an seinem mühevoll zurückgewonnenen Erdendasein, in dem dennoch Fanny eine wichtige Rolle zu spielen begann. In das seltsame Fischglas hatte er einen Babelfisch umgebettet, dessen Heimat bisher ein Blechnapf war. Die geheimnisvolle Anziehungskraft des Glases zwang ihn immer wieder, es zu berühren und dem zauberhaften Klang nachzulauschen. Er versetzte ihn in sehnsuchtsvolles Nachdenken. Vielen Dank für... Jemand bedankt sich bei mir und ich weiß nicht wer und für was. Schließlich hielt er es zu Hause nicht mehr aus. Zumal der Gedanke, den dankbaren Spender des Glases zu finden, sich in seinem Kopf festzusetzen begann. Und wenn nicht dem Spender, dann begegne ich vielleicht Fanny wieder. Alles im ganzen Universum ist Zufall. So trieb ihn seine Sehnsucht in eine Cafeteria. Doch alle Gedanken und Empfindungen schwanden, als sich ein schlecht gelaunter, mieser Typ an seinen Tisch gesetzt hatte. Ohne zu fragen. Ein Fernlastfahrer. Verfluchte Aprilschauer, verfluchte die. Hey, mein Kaffee. Finden Sie nicht? Wie? Scheiß Aprilschauer, sage ich. Oh, ich mag sie recht gern so. Leicht, genieselt, mal etwas frecher. Das belebt doch ungemein. Was? Nun hören Sie aber auf. Macht einen doch richtig froh, so ein kleiner April-Schauer. Ja, ja, das sagt jeder. Aber fahren Sie mal im Regen über die Landstraße. Ich bin Fernlastfahrer. Ich kann ein Lied davon singen. Der reinste Hohn, wenn einer sagt, dieser Scheißregen macht einen froh. Blödsinn sowas. Ja, ja. Die Ansichten der Menschen sind eben verschieden. Quatsch, da gibt's doch gar keine Ansicht. Dieser Mistregen verkleistert einen mitunter die Scheibe, dass kein Wischer hinterherkommt. Ich frage Sie, wenn überhaupt Wetter, warum dann nicht Sonne ohne den Scheißregen? Warum? Und ich frage Sie, kann ich bitte meinen Kaffee wieder haben? Danke. Ja, da wissen Sie wohl keine Antwort drauf, wie? Auch noch so ein Kaffee dazu. Ich denke mal drüber nach. Machen Sie es gut. Der blöde Kerl vermochte Arthurs gute Laune nicht zu beeinflussen. Er saß wieder in seinem vergammelten alten Golf GTI und bog in die Ausfahrt zur Autobahn ein. Einfach so. Eine Fahrt ins Blaue, auf der wir ihn nächstes Mal weiter begleiten. Auf Wiederhören.